Ich bin R.P. Rufus. Ich bin ein Genetik und düsse mit Hartbuß durch Brunter raus aus der Stadt mit Kafra Telekom. Ich gestehe, ich habe etwas geklaut. Ich habe der Märsch auf Position 1, 1, 3, 7 zu 2, 1, 1 in Brunter eine Flasche Berserk Potion geklaut. Rufus hat geklaut, Berserk Potion. Zennies! Ah, kostenlos entwendet! Berserk Potion als Genetik super geil! Ah, raus aus Pontra! Rein in die Schlacht! Ich habe geklaut, aber nicht für mich. Ich kenne eine Hunterin. Ein echtes Gamer-Girl. Wow, so sexy. Ihr die Portionen geschenkt. Sie jetzt glücklich. La, la. Weibchen gönne ich mir zum Mittagessen. Oh, oh, oh.